Falsche. Ein 15-jähriges Unrecht geht einem Ende entgegen. Das Leid, das man so vielen Hunderttausenden unserer Volksgenossen an der Saar in dieser Zeit zugefügt hat, war das Leid der deutschen Nation. Die Freude über die Rückkehr unserer Volksgenossen ist die Freude des ganzen Deutschen Reiches. Das Schicksal hat es gewollt, dass nicht überlegene Vernunft diesen ebenso sinnlosen wie traurigen Zustand beendete, sondern der Buchstabe eines Vertrages, der der Welt den Frieden zu bringen versprach und doch nur endloses Leid und ununterbrochenes Zerwürfnis im Gefolge hatte. Umso größer ist unser Stolz, dass nach 15-jähriger Vergewaltigung die Stimme des Blutes am 13. Januar 1935 ihr machtvollstes Bekenntnis ausbrach. Wir wissen es alle, meine lieben Volksgenossen und Genossinnen von der Saar. Wenn heute in wenigen Stunden im ganzen Deutschen Reiche die Glocken läuten werden, um damit äußerlich die uns erfüllende stolze Freude zu bekunden, dann verdanken wir dies euch Deutschen an der Saar, eurer durch nichts erschütternden Treue, eurer Opfergeduld und Beharrlichkeit, genauso wie eurer Tapferkeit. Weder Gewalt noch Verführung hat euch wanken gemacht im Bekenntnis, dass ihr Deutsche seid, wie ihr es seht gewesen und wir alle sind und bleiben werden. Deutschland dankt euch Gebühr aus Millionen übervollen Herzen. Seid gegrüßt in unserer gemeinsamen teuren Heimat, in unserem einzigen deutschen Reich.